Deutschlandfunk, Hörspiel. Im Sommer 1973 war Andy Warhol als Reporter unterwegs. Er hatte den Auftrag, Truman Capote, den Autor von Romanen wie Frühstück bei Tiffany oder Kaltblütig, für das Magazin Rolling Stone zu interviewen. Den ganzen Tag zogen die beiden Männer durch die Stadt New York. Die ganze Zeit lief ein Tonband mit. Schließlich wurde das mehrstündige Gespräch in voller Länge in der Zeitschrift abgedruckt. Beate Andres hat dieses Dokument ausgegraben und als Hörspiel adaptiert. Wir bringen eine Produktion des Norddeutschen Rundfunks mit dem Sender Freies Berlin. Truman Capote, Andy Warhol. Ein Sonntag in New York. Hörspiel nach einer Audiodokumentation von Andy Warhol. Im Lift. To Truman Capote. First floor. Zweiter Second Stock. Floor. Dritter Stock. Third floor. Vierter Fourth Stock. Floor. Fünfter Stock. Was für Hunde hat Truman? Sechster. Hat er kleine Hunde? Floor. Siebenter Seventh Stock. Floor. Achter Eighth Stock. Floor. Neunter Stock. Floor. Neunter Stock. Floor. Neunter Stock. Floor. Eigentlich wollte ich meinen mitbringen. Ist der Hund groß? I think they call it a Chinese pug. 14th floor. Ein kleiner? 16th floor. Hätte ich meinen ja doch mitbringen können. Wait a minute. Maybe I gave it the wrong name because this one's kind of huge. Maybe it's a bulldog and it's like brownish in color. 16th floor. Ich dachte, er hätte mehrere Hunde. Hat er wirklich nur einen? Well, Charlie died. 16th floor. There's just Maggie now. That's it. To your right. 16th floor. Komm rein, Andy. Ich wollte meinen. Komm rein, Andy. Ich wollte meinen Archie, ist ein Dackel, mitbringen, aber dann habe ich mich nicht getraut. Jetzt tut's mir leid, dass ich ihn nicht mitgebracht habe. Die hätten sich ja. Die hatten sich wunderbar amüsiert. Oh, der Süß, der ist so goldig. Kann sie haben, kann sie haben. Hübsch, die Krawatte, die du da hast. Ist das schön hier. Ist Sonne nicht was Wunderbares? Ich glaube, Sonne ist das Aufregendste, was man in seiner Wohnung haben kann. Ich lebe in so einem dunklen Loch. Ja, hier gibt es Sonne bis in den letzten Winkel. Andy, hast du meine Sendung im Fernsehen gesehen? In Trumans Apartment. In Trumans Apartment. Okay, die Gefängnisdokumentation. Ja, die war wirklich gut. Ja, das Ding hat zwei Teile. Der zweite kommt erst. Er ist besser als Teil 1. Andy, ich würde dir hier gern ein paar ungewöhnliche Fotos zeigen. Hier, Bobby Beausoleil. Sieh mal, wie toll er aussieht. Ich kann so jemand nur töten. Ja, nicht? Das ist ein unglaubliches Foto. Das ist der hübscheste Knabe, den ich je gesehen habe. Hat er lebenslänglich bekommen? Ja, er saß sogar in der Todeszelle. Eigentlich war er der Grund für Mansons Morde. Kannst du einen Mörder erkennen? Ich meine, kannst du in der U-Bahn sagen, wer ein Mörder ist? Nein, niemand kann das. Aber ich kann ziemlich gut sagen, ob er... Hier sind alle möglichen Bilder von dem Knaben, der ermordet wurde, als ich dort war. Wie bist du an diese Fotos gekommen? Ja. Der Gefängnisfotograf hat sie gemacht und Peter Beard hat seine Abzüge fotografiert. Und sie haben sie dir gegeben? Ja, das sind alles verschiedene Opfer. Sie murksen sie einfach so ab, so mir nichts hier. Maggie, lass das. Maggie, nur lass das. Schon gut, Maggie, hier nimm meinen Fuß. Oh. Das ist noch so eine Schönheit. Warum kämpfen die? Na, erstens um ihre Liebhaber, zweitens große Schulden. Ja. Oh, hier ist der Knabe, der Raymond Navarro umgebracht hat. Er kommt im zweiten Teil vor. Und Andy, hier ist ein Knabe namens Nathan Eli. Er saß 7 Jahre in der Todeszelle und er wurde ein außergewöhnlicher Intellektueller. Er kommt auch im zweiten Teil vor. Und Nathan Eli war Staubsaugerverkäufer und als einer Frau einen Staubsauger vorführte, beschloss er, sie zu vergewaltigen. Und dabei hat er sie mit dem Kabel erwürgt. Glaubst du, dass sich alle durch ihre chemischen Werte von den anderen unterscheiden? Nein. Aber warum tun sie es dann? Andy, weil irgendetwas mit ihnen... Ja, weil es was geschieht. Ich verstehe es nicht. Andy, es ist eine... Ich verstehe nie, warum Menschen töten. Eine bestimmte Verkettung von Umständen. Deshalb denke ich, dass die Chemie unser Bewusstsein bestimmt. Manche Leute haben die richtige Chemie und anderen denen fehlen. Naja, manchmal töten sie aus etwas heraus, dass sie... Selbst, Maggie, nun lass es mal. Es geht wirklich zu weit. In einer Minute wird sie sich beruhigen. Sie ist aufgeregt, weil Besuch gekommen ist. Andy, kann ich dir irgendetwas anbieten? Na, danke. Wo würdest du gerne zum Mittag essen? Heute ist Sonntags. Magst du das Traderwegs? Oh ja. Ja, ja, es müsste sonntags geöffnet sein. Gut. Andy, hier, magst du das? Ja. Ja. Ja. Das sind chinesische Döschen aus dem 18. Jahrhundert. Oh. Aber bitte, mach sie selber auf. Die sind aus Elfenbein. Die waren sicher für Drogen, was? Nein. Sind kleine Döschen nicht immer für Drogen? Hat man nicht immer schon kleine Döschen gemacht für Schnupftabak, Pillen oder... Naja, und sie sind wirklich immer wunderschön. Ja, wunderschön. Ja, ne? Ja. Habe ich zu Weihnachten geschenkt bekommen. Oh, die Banane? Oh, die Banane. Die Banane ist der ursprüngliche Pop-Art. Das Pray Andy Warhol vor ungefähr 400 Jahren. Ist das chinesisch? Ja, ja. Und das hier ist 500 Jahre alt. Maggie, was soll das? Was hast du immer mit Andy? Ich habe so ein Döschen in Ananasform bei Sotheby's in London gesehen, aber das Ding hat mehr gekostet, als ich bezahlen konnte. Vorletzte Nacht habe ich The American Family gesehen. Hast du es gesehen? Nein, nein. Wir haben eine gute Familie ausgewählt. Sieht so aus, als wollten sie unterhalten. Ich glaube, die Mutter war es, die unbedingt ins Fernsehen wollte. Vanlands im Alter von 12 oder 13, was über Kunst wusste, dann bei sie sein Interesse dafür geweckt. Du hast neulich gesagt, dass er dir schreibt, seit er 13 ist. Sind das Fanbriefe? Allerdings, das sind süße kleine Briefe. Ich glaube, aus ihm wird schon was werden. Ich meine, sieh mal, ich habe sie jeden Tag geschrieben, jahrelang. So lange, bis deine Mutter mir sagte, ich soll damit aufhören. Erinnerst du dich? Nein, erinnere ich mich nicht, dass meine Mutter das getan hat. Nein. Sie hat bei mir angerufen und sie hat's gesagt. Ja, sie war betrunken. Süß. Du glaubst also wirklich, dass aus Lance irgendetwas werden wird? Das glaube ich, ja. Der steckt voller Ideen. Hat sich die Haare abgeschnitten, rot gefärbt. Anfangs, als David Bowie unsere Truppe in London sah, engagierte er sie alle, färbte sich die Haare, zog sich Kostüme an und wurde... Also, ich meine, David Bowie hat Talent. Die Mutter ist wundervoll, sie ist einfühlsam, sie kümmert sich wirklich um die Kids. Sie ist jung, es macht es so amerikanisch. Und sie sind reich, Maggie. Und sie versucht, etwas von der Welt zu verstehen. Maggie... Weißt du, sie raucht eine Menge und sie ist... Komm, wir gehen Mittagessen. Wir gehen Mittagessen, Andy, komm. Ins Trader Vic's. Es ist traurig, als das Trader Vic's noch an einem anderen Ort war. Ja. Ich weiß nicht mehr. Ja. Ja, eines Abends war Monty Clift. Monty Clift, du weißt schon, er war nicht gerade auf der Höhe damals, aber er kam so über die Runden und er war nüchtern und, naja, er schluckte jeden Tag diese Pillen, weil er so schreckliche Schmerzen von dem Autounfall hatte. Nur wie auch immer, er hatte keine Krawatte, als er hereinspazierte und der Geschäftsführer sagte, oh, er tut mir leid, aber ohne Krawatte können Sie hier nicht herein. Und später kam die Rechnung und Monty bestand darauf zu bezahlen und er schrieb nur seinen Namen darauf und der Geschäftsführer sagte, es tut ihm leid, aber er habe hier keinen Kundenkredit und er müsse ihn leider um den Ausweis bitten. Und Monty starrte ihn verblüfft an und er sagte den traurigsten Satz, den ich je in meinem Leben gehört habe. Er sagte, mein Gesicht ist mein Ausweis. Im Lift. Eine Dame steigt mit ihrem Hund Hogan ein. Hogan, komm her! Sitz. Ja. Alles, was wir heutzutage zu Hunden sagen, ist Sitz, sei still. Wie Sie sehen, nützt es nichts. Neunter Stock. Achter Stock. Mein Gesicht. 5, 4, 3, 2. Erster Stock. Taxi. Ist mein Ausweis. Können Sie mir ein Taxi rufen? Coffee, Donuts, Link. Taxi. Kann mir jemand ein Taxi rufen? Taxi. Schläft Maggie bei dir? Ja, ab und zu. Coffee, Donuts, ich will den Kopf mit diesem Hut drauf im East River schwimmen sehen. Ich brauche ein Taxi. Chlor. Im Taxi. What hotel? Das Plaza. Du, letzte Woche habe ich eine von deinen besten Freundinnen getroffen, Marella Angeli. Oh, Marella, wir sind zusammen schon überall gewesen. Wir sind die einzigen zwei Menschen auf der Welt, die zusammen die anatolische Küste abgeklappert haben. Nicht nur einmal, sondern zweimal. Solche Strapazen, du. Alles freiwillig, aber es ist wunderschön, das musst du mal machen. Marella ist großartig und sie hat so viel vor. Ja, sie ist so lebenshungrig. Wir waren im Maxim und sie hat immer über dies und das gejammert. Und ich sagte ihr, Himmel, Arsch und Zwirn, wenn wir hier im Maxim keine eisgekühlte Coca-Cola bekommen, wozu ist dann unser Reichtum gut? Ach, es ist geschlossen. Ich dachte, das Trader Vix ist am Sonntag geöffnet. Oh, wann machen die auf? Vielleicht später? Ich glaube am Abend, naja. Wir können ins Oak Room gehen. Kennst du die ruhige Ecke ganz hinten in schwarzem Leder? Im Oak Room. Oak Room? Hello? Das muss mal einer von den berühmten Orten gewesen sein. Ich meine, es ist immer noch herrlich. Aber die Karte ist auch nicht mehr das, was sie noch haben. Oak Room? Hello? Es ist Zeit für eine Gibt uns den Oak Room zurück-Kampagne. Ja. Andy, ja. Ich bin wirklich gespannt, was aus der große Gatsby wird. Ich habe das Drehbuch gesehen, es sah nach nichts aus. Andy, hast du mein Drehbuch gelesen? Nein. Weil das Original ist von mir. Was ich gelesen habe, ist nicht allzu gut. Ja, ich glaube, ich habe mir nicht eingebildet, dass mein Drehbuch, wer weiß, wie gut ist. Weißt du, was der einzig wirklich ernsthafte Kommentar von denen war? Truman... Dein Drehbuch ist genau wie das Buch. Und darauf habe ich gesagt, klar, ich hatte den Eindruck, ihr wolltet einen Film machen mit dem Titel Der große Gatsby. Und der Film sollte sich darum drehen, dachte ich. Und ja, das war der einzig konkrete Einwand, den ich von denen gehört habe. Kellner? Kellner? Schicken Sie uns noch jemand, damit wir etwas bestellen können. Der Service hier wird immer schlechter. Dein Film, ich habe mir Heat angesehen. Ja. Der hat mir sehr gefallen. Oh, sehr ja. gefallen. Ja, das Mädchen, das sich umgebracht hat, die war verdammt gut. Als Paul den Film verdammt drehte, ging es ihr gut, aber ja, später wurde sie wieder depressiv. Ja, war sie manisch depressiv? Mit 14 landete sie auf der Straße, weißt du? Lief einfach nur rum. Ja. Auch aus ihrem Tod machte sie ein Drama, schrieb 100 Briefe. Ihre Mutter schrieb sie, ich brich auf in die große Zeit. Ja. Himmel. Oh, das ist wirklich gut, wenn das kein Scherz war. Gab es einen konkreten Anlass? Nein, alles war Timing. Später haben wir herausgefunden, dass sie sich mit allen zur gleichen Zeit gestritten hat, sodass niemand mit ihr redet. Aber keiner hat gewusst, dass alle anderen auch nicht mit ihr gesprochen haben. Sie war sehr abgemagert. Aber sie war wirklich tapfer. Ich vermute, ihre chemischen Werte waren nicht im Gleichgewicht. Deshalb habe ich dich auch nach den Verbrechern gefragt. Weißt du, ich werde dir eine Geschichte erzählen. Ich habe mich mit einem Jungen unterhalten, der seinen Vater und seine Mutter umgebracht hat. Und weißt du, in gewisser Weise ist seine Geschichte typisch. Als ich diesen Jungen befragt habe, hat er schon 2 Jahre in der Todeszelle gesessen. Das war 1957. Er war damals 22 Jahre alt und... Er war extrem clever, aber irgendwie war er auch ein typischer Mörder. Er ging aufs College zum Zeitpunkt der Morde und er hat gesagt, als ich 14 war, beschloss ich, meine Mutter und meinen Vater umzubringen. Eines Tages tauchte der Gedanke in meinem Kopf auf, dass ich meine Mutter und meinen Vater umbringen müsste, weil ich sonst nie frei sein könnte. Ich bin nur dann wirklich frei, wenn die beiden tot sind, entweder sie oder ich. Und er hatte hauptsächlich seine Mutter gehasst, seinen Vater nicht so sehr, aber sie mussten beide zum selben Zeitpunkt verschwinden. Und er sagte, mit 15 oder 16 habe ich ihnen gesagt, dass ich sie umbringen werde. Aber weil ich sonst ziemlich normal wirkte, sahen sie darin nur einen üblen Scherz und... Es war wieder umgekehrte Witz von, weil ihr so gemein zu mir seid, bringe ich mich um. Dann wird es euch aber leid tun. Aber ich habe gesagt, ich bringe euch um. Das war der umgekehrte Witz. Und okay, die Zeit verging und dann war der Tag da. Ich hatte keine Ahnung, welcher Tag es sein würde, aber ich wusste, der Tag würde kommen. Und er würde kommen und es würde nichts Besonderes sein. Ich war sehr gut darauf vorbereitet. Ich wusste ja, es würde passieren. Okay, Und dann war der Tag da und meine Mutter kam zur Tür herein und ich erschoss sie und ich ließ sie im Wohnzimmer liegen und ich wartete, bis mein Vater nach Hause kam und als er ins Wohnzimmer kam, habe ich auch ihn getötet. Verstehst du, der Tag war gekommen. Das war's. Dieser Fall ist typisch für das, worüber wir uns da unterhalten. Du hast gefragt, warum töten Menschen? Diese Sache hier ist im wahrsten Sinne des Wortes geplant worden, 6 Jahre lang. Der Tag war gekommen, das war das Schlüsselwort. Was im Leben der meisten Mörder wirklich geschieht, auch wenn es spontan geschieht, von einer Minute zur anderen, das ist dieses, der Tag war gekommen, verstehst du? Weil es immer, ob sie es nun planen oder nicht, dieses Element, diesen Funken, dieses Etwas gibt. Ich bin in meinem ganzen Leben noch keinem Mörder begegnet, zumindest nie einem mehrfachen Mörder, sagen wir mal so. Das ist ein großer Unterschied. Ich bin also keinem mehrfachen Mörder begegnet, der seine Tat bereut hätte. Das war ihnen vollkommen egal, ähnlich wie du solltest deinen Reis essen, Andy, sonst wird er kalt. Ich glaube, denen fehlen bestimmte chemische Verbindungen, dass sie glauben, sie sind im Kino, während sie jemanden umbringen. Ja, genau das sagen sie. Nicht alle, aber so oft ich auf ein bestimmtes Verbrechen zu sprechen komme, verwenden sie genau dieses Bild. Sie sagen, naja, es war, als wäre ich gar nicht dabei gewesen. Ich war irgendwie nicht ich selbst, ich war irgendwie außer Kontrolle. Ich habe mir selbst zugesehen, wie in einem Film. New York heute ist wie eine Stadt im Wilden Westen. Du schlägst die Zeitung auf und du siehst Leute, die in einem Sportgeschäft in Brooklyn als Geiseln festgehalten werden. Okay, ich werde jetzt meinen Salat essen. Kellner? Kellner? Hier möchte jemand ein Dessert. Oh mein Gott! Erinnerst du dich an den Jungen, der eine Bank ausgeraubt hat, um Reparation für seinen Freund zu bezahlen? Oh ja, in Brooklyn, die beiden raubten eine Bank aus, die Polizei kam und sie konnten nicht rauskommen, aber die Leute waren alle noch drin. Und wenn sie die Leute da drinnen festhielten, da stellte sich raus, dass einer von ihnen die Bank ausraubt, um die Geschlechtsumwandlung für seinen Freund zu bezahlen. Die Sache war auf allen Titelseiten in New York. Und Arthur Bell, der für die Village Voice schreibt, der hat die Nachrichten im Radio gehört. Ich kannte den Bankräuber, also hat er ihn in der Bank angerufen, während die drinnen noch die Geiseln festhielten. Und der Bankräuber nahm ab und sagte, bist du's, Arthur? Es gab noch andere verrückte Sachen. Zum Beispiel ließen sie ein paar von den Geiseln raus zum Pizza kaufen. Ich kann dir nur raten, dich nicht mit Tunden einzulassen. Es gibt nur Ärger. Hey, hör mal, du machst eine Sendung über sie und dann lassen sie dich bis an dein Lebensende nicht mehr in Ruhe. Und wenn du dann 60 bist und das Telefon klingelt mitten in der Nacht, dann ist es eine von diesen Damen-Imitatoren. Candy Darling zum Beispiel würde einen großen Fehler begehen, wenn sie sich operieren ließen. Sie will keine Operation. Nee. Jemand, der dich in der Jack Paar Show gesehen hat, sagte, du warst großartig. Ach, Andy, das. Lass uns nicht davon reden. Warum nicht? Ja, es war alles eine einzige Katastrophe. Weißt du, Mr. Parr war so nervös. Die sind alle so nervös. Verstehst du, ich war in seiner Show, als Dick Cavett zum ersten Mal auf Tournee war. Und es gab außer mir nur eine einzige Person dort. Und weißt du, von mir aus hätte es losgehen können. Ich blätterte in einer Zeitschrift und ich war bereit und ich fühlte mich völlig ruhig. Ja, und ich war ganz unbeteiligt und Dick kommt herein und zittert. Verstehst du, er zittert, die Augenbrauen, alles zittern. Und ich sage zu ihm, hör mal, Dick, vielleicht nimmst du besser einen Drink oder so etwas. Und die Musik beginnt und die Band macht bu bu bu bum und Dick Cavett aus New York. Und da geht er hinaus auf die Bühne Und er ist die Ruhe selbst. Ja. Und dann während der Werbung, da fangen sie wieder zu zittern an. Es ist wirklich seltsam. Man braucht Fernsehzauber, um so nervös und dann so ruhig zu sein. Manche Menschen haben diese Magie. Keiner. Keiner könnte bitte die Rechnung haben. Wieso die? Ich meine, was hältst du davon, einen Spaziergang durch den Central Park zu machen und dann bei Trader Vic's vorbeizuschauen? Ja, aber sag mal, wo bezahle ich nicht? Und ich meine, ich könnte ganz einfach... Ich den Rolling Stone aufbauen. Ja. Es wird mich nie gestört. Andererseits, es macht mir nichts aus zu bezahlen. Kellner! Draußen... Central Park Süd. Schau mal, der Zoo ist da drüben. Nein, ist das nein, da Andy, nein, der Zoo ist da drüben. Komm, wir schauen uns den Jack an. Holly Golightly tat das immer im Frühstück bei Tiffany. Jedes Mal, wenn das rote Grausen kam, wie sie es nannte, dann besuchte sie den Jack. Hi, Corey. Komisch, der Jack. Jack muss hier irgendwo sein. Wir gehen zum Wild. Wenn du dir die Haare schneiden lassen möchtest, dann ruf Eugene an. Das ist der beste Friseur der Stadt. Du, mit dem Hippie-Look ist es hier irgendwie wirklich vorbei. Alle tragen wieder schöne Sachen. Ist das nicht großartig? Ja, er sieht aus wie ein Jack. Wolltest du je von jemandem Daddy genannt werden? Ich? Ja. Daddy? Nicht? Nein. Nein, auch nicht andersherum. Du meinst, du möchtest niemanden Daddy nennen? Nein. Aber Daddy, ist das nicht nett? Ich meine, Daddy, Dad. Nein, ich war immer eine hochgradig unabhängige Person. Absolut allein. Als du heute zu mir gekommen bist, hast du etwas gesagt, das hat mich wirklich erschreckt. Was denn? Na, du hast gesagt, meine Mutter hat dich angerufen. Ich bin ganz schön erschrocken. Ich bin richtig erschrocken. Erschrocken? Warum? Weil meine Mutter Alkoholikerin war. Wirklich? Ich meine, als ich sie kennengelernt habe, war sie es nicht. Ja doch, sie war Alkoholikerin, als du sie kennengelernt hast. Sie war eine Alkoholikerin, seit ich 16 war. Also war sie auch Alkoholikerin, als du sie kennengelernt hast. Das habe ich nicht gewusst. Das hast du nicht gewusst? Nein, sie war wirklich süß. Ja. Sie hatte etwas Süßes und plötzlich war sie, weißt du, sie beging Selbstmord. Tatsächlich? Oh, das habe ich nicht gewusst. Ich dachte... Sie wurde ganz einfach krank. Nein, verdammt nochmal, sie beging Selbstmord. Sie hatte etwas ungewöhnlich Süßes, aber sie war einer von den Menschen, die nach dem zweiten Glas... Wolltest du jemals Schauspieler sein? Ich? Ja, ich bin Fan. Oh Gott, nein. Warum nicht? Sollen wir ernsthaft darüber reden? Ja. Andy, wenn du Schauspieler sein willst, darfst du absolut keinen Stolz haben. Immer jeder denkt, Schauspieler sein ist eine Frage von, Talent und jede Menge Egoismus. Aber meiner Theorie nach darf ein Schauspieler überhaupt kein Ego haben. Du musst ein Ding sein, ein Objekt. Und je weniger intelligent du bist, desto besser kannst du als Schauspieler sein. Intelligenz stört den kreativen Prozess der Schauspielerei. Aber das ist doch die altmodische Art von Schauspieler. Nein, es ist keine altmodische Art. Das ist die einzige Art, ein Schauspieler zu sein verlangt eine totale Unreife und einen vollkommenen Mangel an Selbstachtung. Aber in einer Talkshow zu sein heißt Schauspieler zu sein. Ach, na, red doch keinen Unsinn, Andy. In einer Talkshow sein heißt, dass du nur deine Meinung über irgendetwas sagst. Das hat nichts mit Schauspielerei zu tun. Du bleibst du selbst. Aber ich rede über die Art von Schauspielerei wie in American Family. Ja, die haben nicht gespielt. Die haben überhaupt nicht gespielt. Nein. Sie tun es für die Kamera. Nein, das ist was völlig anderes, Andy. Du sprichst von etwas, wo man selbst bleibt. Ich spreche über die Schauspielerei als Kunst. Schauspielerei als Kunst, das ist eine Kunst. Ja, ich glaube, man muss was Besonderes sein, um etwas anderes darstellen zu können. Ich möchte etwas zu Mick Jagger sagen. Mick Jagger ist insofern faszinierend, als er einer der vollkommensten Schauspieler ist, die ich je gesehen habe. Er ist eine von den seltenen Personen, die dazu fähig sind, aus sich herauszugehen und sich von einem Augenblick zum nächsten in jemand anderen zurückzuverwandeln. Und in diesem Sinne ist er wirklich ein Ein außerordentlicher Schauspieler. Und genau das ist er, weil er erstens nicht singen kann, zweitens, er kann nicht tanzen, drittens, er weiß nicht das Geringste über Musik, aber er weiß, wie er ankommt. Er ist ein großer Showman. Er legt fantastisch los. Er ist ein Energiebündel, findest du nicht? Ein Energiebündel. Und er kann überhaupt nicht singen. Er kann nicht singen, verglichen mit, sagen wir, Billie Holiday. Er kann nicht singen, verglichen mit Lee Wiley. Er kann nicht singen, verglichen mit Al Green. Ja, er kann es nicht. Er kann nicht, verglichen mit Frank Sinatra. Und er bewegt sich in der seltsamen Art von ungeschickter Parodie zwischen einem amerikanischen Parademädchen und Fred Astaire. Als wäre er eine Kombination dieser beiden scheußlichen Figuren. Einerseits das stolzierende Parademädchen und andererseits Ala Astaire. Aber irgendwie klappt diese Mischung, zumindest für die meisten Leute. Oh, oh, Handy, schau mal das Eichhörnchen. Es hat irgendetwas ergattert. Oh. Möchte oben auf dem Baum, möchte es verstecken, das ist schön. Komm, lass uns in eine Bar gehen, damit ich dir die Fragen stellen kann, die den Rolling Stone interessieren. Okay, einverstanden. Und meine Finger sind eiskalt. Dort ist Dr. Grantrucks Praxis, den muss ich dir vorstellen. Hast du nicht von Dr. Grantruck gehört? Nein. Was macht er? Er ist Dermatologe. Er nimmt deine Haut und macht, dass du aussiehst wie, ich weiß nicht, wie die Venus von Milo. Oh. Ja, über Nacht. Wie lange würde das halten? Oh, für immer, für immer. Er ist kein Gesichtslifter oder sowas. Er ist der größte Dermatologe der Welt. Aber ich gehe aus ganz anderen Gründen zu ihm. Er ist auch der größte Haarexperte der Welt. Er ist ein fantastischer Mann. Du würdest ihn ganz bestimmt mögen. Oh je, New York ist ganz schön überfüllt an einem schönen Tag. Na ja, es ist Sonntag. Weißt du, man muss ungefähr 7 Monate auf einen Termin bei ihm warten. Oh. Schade, er ist nicht da. Andy, gehen wir um die Ecke und rufen ihn an. Ich hätte so gerne, dass du ihn kennenlernst. Das wäre ja großartig. Oh je, ein Dermatologe. Er ist ein Genie. Ich bekomme so viele Pickel. Ich weiß nicht warum. Wodurch bekommt man Pickel? Nahezu jede Person mit makelloser Haut kommt aus Dr. Grantrucks Studio. Wir sind gegenüber vom Carlyle. Hey, möchtest du dorthin gehen? Ja, einverstanden. Was machst du? Andy, versteckst du dich? Magst du das nicht? Magst du das nicht, wenn die Leute auf der Straße Hey machen und sich anstoßen und sie nach dir umdrehen? Du bist ein Kinostar, ich bin... Okay, okay, da sind wir. Das Unglückshotel. Das Carlyle, warum ist das ein Unglückshotel? Andy, sieh mal. Jack Kennedy stieg immer hier in diesem Hotel ab, nirgendwo sonst. Und Bob Kennedy stieg nirgendwo sonst ab als hier. Es musste immer dieses Hotel sein und wir wissen, was passiert ist. Und David Selznick wohnte nirgendwo sonst als in diesem Hotel und er nahm ein Apartment, zog nach Kalifornien. Und eine Woche später ist er an einem Herzanfall gestorben. Und dann nahmen Ailey McGraw und Bob Evans ein Apartment hier, als ihre Romanze auf dem Höhepunkt war. Und hier endete sie auch. Und ich schrieb in diesem Hotel den größten Teil des Drehbuchs für Der große Gatsby. Hotel Carlyle Bar. Wer hat sich diese Fragen ausgedacht, Jan Werner? Ja, die erste Frage ist... Ja, warte mal, ich möchte was bestellen, bevor du damit anfängst. Hallo? Ich nehme einen J&B on the Rocks, bitte, mit einem extra Glas Wasser. Und ja? Ich nehme einen Grand Marnier. Danke. Ja, war ein schöner Spaziergang. Also das Schöne daran, durch den Zoo in New York zu schlendern, weißt du, ist, ich bin hier 2 Jahre in die Schule gegangen. Ich bin in eine Privatschule gegangen und ich habe fast jeden Tag Schule geschwänzt. Also wörtlich, ja, fast jeden Tag, zumindest jeden zweiten. Und ich habe das einfach nicht ausgehalten. In die Schule gehen, ja. Nee. Ich verbrachte viel Zeit damit, zwischen 9 Uhr und 2:30 im Park herumzulaufen. Das war die Zeit, in der ich in der Schule sein sollte. Ich war 12 Jahre alt, ungefähr, ja. Und schließlich fand ich 3 Beschäftigungen. Die erste war, dass ich bei schönem Wetter im Park spazieren ging. Die zweite, dass ich in die New York Society Bibliothek ging. Und dort begegnete ich Willa Cather und sie wurde eine enge Freundin von mir. Als ich noch, ich war ein Kind. Und die dritte war, ob du es glaubst oder nicht, in die Radio City Music Hall zu gehen und alles anzusehen, angefangen vom 9 Uhr Film. Ja, an manchen Tagen habe ich den Film und zwei Bühnenshows gesehen und deshalb bekam ich den Abschluss nicht. Die erste Frage war Probleme. Ja, Jen wollte wissen, wo dein Problem lag, dein Problem, den Artikel zu schreiben. Mein Problem, weshalb ich den Artikel nicht schreiben konnte. Ja, läuft das Ding? Ja, ja. Okay, mein Problem war, dass für mich besonders beim journalistischen Schreiben pro Reportage ein gewisses Geheimnis notwendig ist. Also ich meine, Mick Jagger hat etwas Geheimnisvolles, aber nur, weil er ein hochtrainierter Performer ist. Und andererseits ist er der Geschäftsmann par excellence. Also das Ganze ist so offensichtlich, dass es kein Geheimnis gibt. Ja, das es ist so, wenn es kein Geheimnis aufzulösen gibt, weder im Thema noch in der Form, dann interessiert mich das nicht. Ja, es interessiert mich nicht. Warum sollte ich ein Spiel spielen, das ich längst gespielt habe? Ich bewege mich nur dann von einer Sache zur anderen, wenn sie grundverschieden ist von dem, was ich vorher gemacht habe. Ja, ich meine, es gibt doch nichts, was ich, sagen wir, von meinem ersten Buch, andere Stimmen, andere Räume mehr unterscheiden würde als kaltblütig. Ja, ich meine, es ist okay, es ist ein bizarrer Schritt von dem einen zum anderen, aber dieser Schritt ist vollkommen logisch. Wenn man meiner Art von Logik folgt. Ich kann nichts schreiben, was für mich kein Geheimnis birgt. Und diese Sache über die Rolling Stones hat kein Geheimnis. Also es soll nicht heißen, dass ich nicht mit ihnen einverstanden bin oder so etwas. Ich mag die Stones, weißt du. Nur das Ganze für mich als Künstler, es hat kein Geheimnis. Überhaupt kein Geheimnis. Sieh mal, ich verstehe was davon. Ich glaube, ich arbeite deshalb so gerne fürs Fernsehen. Ich mag die Dokumentarfilmarbeit. Es gibt ein technisches Geheimnis zu meistern und es gibt ein Geheimnis der menschlichen Natur. Und ich meine, Neil Simon, er kann 500 Millionen Stücke schreiben, die für alle Zeiten Erfolge sein werden, aber er wird nie ein Kunstwerk schreiben. Niemals. Und Tennessee schreibt ein wirklich schlechtes Stück, also ich meine ein wirklich schlechtes Stück. Und es wird dennoch ein Geheimnis darin sein, ein Verfolgen einer Spur zu etwas, was sich entzieht, wonach er sucht, ob er das nun zu fassen kriegt oder nicht, es spielt keine Rolle. Er ist ein Künstler. Er ist ein Künstler auf der Suche nach etwas, auch wenn er es nie findet. Die zweite Frage war Terry Southern. Oh, Terry Southern. Ja, Terry Southern war mit auf der Tour. Ich fand, ein sehr netter Kerl. Ich bin ihm nie zuvor begegnet. War sehr charmant. Ich glaube, es ist wegen des Artikels, den Terry schrieb. Hast du ihn gelesen? In der Saturday Review? Ja. Ja, was ist damit? Oh, ich denke mir, Jen wollte einfach wissen, was du davon hältst oder so. Ja, er war sehr angenehm, sehr nett zu mir. Ich meine, ich hatte das Gefühl, der Artikel war vor allem über mich, weniger über die Rolling Stones. Die Saturday Review hat wenig für ihr Geld bekommen, ja. Übrigens, Andy, meine Spezialität als Reporter ist, dass ich niemals Fragen stelle. Wenn du das tust, ruinierst du dein Verhältnis zu dem Befragten. Ja? Also, ich schreibe auch nie was auf. Ich benutze kein Aufnahmegerät oder so. Ich bin scheinbar nie besonders interessiert oder mit der Sache beschäftigt, weil du sonst das Verhältnis zwischen dir und dem Befragten völlig zerstörst. Filme gesehen, in denen ich habe mir zwei der allerschlimmsten angesehen. Nein, ich sah drei. Gimme Shelter, ich habe Performance gesehen, den ich verabscheute. Gut. Und ich habe Ned Kelly gesehen und der ist von Tony Richardson. Ja, aber und er hatte nie einen guten Regisseur. Ist das der einzige Grund? Beide Filme, sie haben lausige Drehbücher und sehr schlechte Regisseure. Was kann man mit einem lausigen Drehbuch machen? Mit einem schlechten Regisseur? Ich frage dich. Und trotzdem, der Junge, er hat Talent. Aber warum? Ich Andy, ich weiß ganz genau, wie er ein fantastisches Filmdebüt hätte machen können. Was war das für ein Film? Was hat Albert Finney und Bob Montgomery gemacht? Night Must Fall. Dieser Film über den geisteskranken Mörder, der Frauen die Köpfe abhackt und sie sammelt. Das war eine Katastrophe mit Albert Finney vor ein paar Jahren. Eine totale Katastrophe. Und ich behaupte, wenn das noch niemals verfilmt worden wäre, du hättest zu Mick Jagger gesagt, hör mal, das ist die perfekte Filmrolle für dich. Er wäre brillant gewesen. Er wäre wie eine Rakete herausgekommen. Boom, das ist die perfekte Rolle für ihn. Ja? Nein, das meine ich nicht. Ich meine, bei den vielen Leuten, die ihn sehen wollen, die Schlange stehen und alles. Ja. Warum haben sich diese Leute die schlechten Filme nicht angesehen, in denen er spielte? Sie wussten nicht, wie schlecht sie sind, bevor sie sie gesehen hatten, aber sie gingen von Anfang an einfach nicht hin. Ja, Andy, weil es sie nicht interessiert. Verstehst du das nicht? Ich sage, so etwas wie einen Star gibt es nicht. Im Film gibt es das nicht. Niemand schaut sich einen Film an, weil jemand Bestimmtes mitspielt. Aber sie schauen sich den nackten Marlon Brando an. Ja, aber... aber abgesehen davon, es ist ein sehr guter Film, okay? Der Film ist der Star. Und dieser Film ist auch etwas ganz Neues, zufälligerweise ein sehr guter Film. Aber darum geht es nicht. Der Film selbst ist der Star. Der Film ist das Produkt. Nein, aber glaubst du... Ja, ich meine, Mick Jagger war nicht Mick Jagger. Mick Jagger war ein verkommener, schlechter, fünfklassiger Schauspieler in einer zweitklassigen Produktion mit einem neuntklassigen Drehbuch. Ja, aber das so war wie das alles. Läuft, macht das nichts aus. Denn wenn du Fans hast... Ach, die Fans, Andy, Fans. Fans, das sind Fans auf einer anderen Ebene. Also, ich verstehe die verschiedenen Fan-Ebenen nicht. Das verstehe ich nicht. Andy, es interessiert Sie nicht, Mick Jagger als Schauspieler zu sehen. Die Rolling Stones interessieren Sie, weil, verstehst du, bei den Rolling Stones ist das Publikum schon die halbe Sache. Ja, verstehst du? Okay, und kommen die auf ihre Rechnung, wenn sie einen schlechten Film mit ihm auf der Leinwand sehen? Nein, natürlich nicht. Das sind zwei vollkommen verschiedene Dinge. Darüber denke ich immer wieder nach. Glaubst du wirklich, das Produkt ist wichtiger als der Star? Nee, ja, warum glaubst du das? Das glaube ich, weil niemand sich einen Film nur wegen der Schauspieler ansieht. Nein, aber es gibt doch immer noch ein paar Leute, die die Menge ins Kino lockt, egal wie ihre Filme Niemand. Naja, jemand wie Steve McQueen zum Steve Beispiel. Steve McQueen? Andy, Steve McQueen würde nicht einmal Fliegen anlocken, außer in sowas wie Peck. Ich meine, Steve McQueen hat eben einen Film gemacht, wie heißt der, irgendein Reißer. Er ist in New York nicht mal angelaufen. Ich glaube, es gibt heute keinen einzigen Star, der so etwas bewirken könnte, wie Clark Gable es konnte. Clark Gable und Spencer Tracy es zusammen konnten. Oder Joan Crawford auf dem Gipfel ihrer Karriere. Bette Davis, ja. Ja, das waren wirkliche Stars. Die waren geschaffen von den Filmstudios zu einem ganz bestimmten Zweck. Und sie wurden von diesen kontinuierlich lanciert. Ja, und ich meine, vergiss das Fernsehen nicht. Fernsehen ist heute das Medium Nummer eins. Ja, ich weiß, ich wollte schon immer fürs Fernsehen arbeiten. Das wollte ich schon immer, aber es scheint so schwer zu sein, da reinzukommen. Also, was mich angeht, mich interessiert das Fernsehen am meisten. Ich finde es großartig. Ja, abgesehen vom Schreiben, denn Schreiben ist mein Leben, ist meine eigentliche Kunst. Aber ich verstehe eine Menge von der Arbeit fürs Fernsehen. Eine Menge. Am Schneiden des Herrn Quentin-Films beteiligt? Oder haben die das gemacht, oder was? Also, ich habe das letzte Wort gehabt. Ach ja. Wie hast du die Erlaubnis bekommen, da zu drehen? Das waren 6 Monate harte Verhandlungen. Also, wir waren die Einzigen, die in St. Quentin gewesen waren, seit dem Mord an George Jackson. Da waren 3 Wachen und 2 Gefangenen die Kehle durchgeschnitten worden. Angeblich ist es George Jackson mit 2 seiner Schlägertrupps gewesen, aber niemand weiß warum. Und sie haben die Leichen in eine Zelle geworfen und George Jackson ist in den Hof geflüchtet. Völlig lächerlich. Ich meine, weißt du, man kann aus St. Quentin nicht entkommen, wenn man das mal gesehen hat, ja? Okay, und Er wurde erschossen. Also, das ist alles ziemlich eigenartig, eine seltsame Geschichte. Und genau darum geht es in der Sendung und um die Reaktionen der Gefangenen darauf. Das ist ein sehr, sehr bitterer, sehr aufrüttelnder Film. Hättest du nicht vielleicht dem Mann, dem die vielen Morde in Kalifornien angelastet werden, hättest du dem nicht vielleicht helfen können? Mr. Corona? Ja. Der Mann ist schuldig. Kann ich die Rechnung haben? Möchtest du zum Trader Wix runterspazieren, ein paar Köstlichkeiten essen? Wir müssen kein ganzes Gericht nehmen. Natürlich, lass uns runterspazieren. Okay, Doc. Wenn der Fall so liegt, dann können wir noch einen Drink nehmen, um uns für den Marsch zu stärken. Truman, du hast gesagt, Manson liebte Bobby Beausoleil. Charlie Manson lernte Bobby Beausoleil in einem Haus kennen, das sie die Wendeltreppe nennen. Ich weiß nicht, Bobby spielte dort Gitarre und so. Und Charlie dachte einfach, dass Bobby Beausoleil, weißt du, Bobby Beausoleil war der Geliebte von Kenneth Anger und der machte einen Film mit Bobby Beausoleil und... aber auf Drogen, weißt du, da fühlt man sich so anders... Also ich habe nie jemanden getroffen, der mit den Manson-Leuten zu tun hatte und der nicht schrecklich war. Die Mädchen hat er doch auch mit Drogen gekriegt. Natürlich mit Drogen. Nein, die niemals. Die mit Drogen. Unter Drogen ist es wie im Kino. Nichts tut weh und du bist anders, als du warst oder je gewesen wärst. Also, so viele verrückte kleine Mädchen waren in mich verliebt und ich habe nicht mal mit ihnen gesprochen. Andy, ich glaube... Die waren alle auf Acid, ja? Die waren alle auf Acid, die kamen nie runter. So viele Kids kamen nie von dem Zeug runter. Diese Mädchen, die suchten jemanden und Manson las sie auch. Nein, ich glaube, dass er doch, er tat es. Nein, er war ein Gangster. Getan, er war ein professioneller Gangster, der verstanden hat, dass er seinen Vorteil ziehen könnte aus diesen... Nein, diese Mädchen hatten ein verzweifeltes Verlangen nach Zärtlichkeit, das ist eine Einsamkeit. Sie wollten irgendwie dazugehören. Ohne Drogen hätte das, was sie taten, das hätte wehgetan. Aber die Drogen, die wurden zum Teil ihrer selbst. Andy, nichts daran erwähnt. Sie wollten irgendwie dazugehören. Sie wollten einfach nur dazugehören. Die Drogen wurden zu einem Teil ihrer selbst. Auf Drogen, da bist du anders. Du fühlst nichts, wenn die Leute dich verletzen. Du könntest einen Sadomaso-Mord begehen, alles. Diese Kids nahmen Acid, sie fühlten nicht, was Manson ihnen antat. Das war für sie ein Spaß. Aber dann wollten sie es von Anfang an tun. Nein, die sind anders. Ich sage dir, selbst in tiefer Hypnose tun die Leute nichts, was sie nicht tun wollen. Ich denke, wenn Drogen das chemische Gleichgewicht verändert, ja, dann sind Drogenabhängige nicht anders als die Leute, die von vornherein die gleichen chemischen Werte in ihren Körpern haben. Weißt du, ohne Drogen zu nehmen und dies dann in vollem Bewusstsein tun. Andy, es geht hier nicht darum, festzustellen, was richtig ist und was falsch. Ich sage dir, in der Sendung frage ich Bobby Beausoleil, findest du nicht, dass irgendetwas falsch daran ist, hinzugehen und 14 unschuldige Menschen zu töten? Und er antwortet, nein, nicht unbedingt. Ich habe meinen eigenen Gerechtigkeitssinn, mein eigenes Gefühl für richtig oder falsch, was auch geschieht. Es ist richtig. Es ist richtig. Und genau das ist es, was ich an Angela Davis wirklich nicht mag. Als sie rauskommt und man sie fragt, ist das für sie ein Beweis, dass man in Amerika eine faire Verhandlung haben kann? Da sagt sie, die einzige faire Verhandlung wäre keine Verhandlung gewesen. Verstehst du? Also in puncto völliger, unglaublicher Arroganz bekommt sie dafür den ersten Preis. Dieses Mädchen, sie ist völlig ungeschoren davongekommen und sie dreht sich um und sie sagt, die einzig faire Verhandlung wäre keine Verhandlung gewesen. Natürlich, Andy, du brauchst doch nur George Jacksons Briefe zu lesen und dann Jonathan Jacksons Briefe. Sie haben sie der Anklage nicht zur Verfügung gestellt. Warum? Bekommst du viele Drohbriefe? Mehr verrückte als böse Briefe. Mir schreiben immer übergeschnappte Leute, als gäbe es eine Adressenliste für Übergeschnappte. Ich würde sie nicht lesen. Das Beängstigende ist, dass die an dich, also, dass sie an dich denken, das ist wirklich beängstigend. Mich stört das nicht im Geringsten, aber ich bekomme die, naja, also, allerwiderlichsten Briefe, die du je in deinem Leben gesehen hast, und Anrufe und Tonbänder. Du bist deine Nummer verdammt schwer zu kriegen. Ich ändere sie die ganze Zeit, aber du bist im Hotel, das Telefon läutet und jemand sagt dir die unglaublichsten Sachen. Du wagst dich kaum noch auf die Straße. Ich habe eine ganze Serie von Briefen bekommen, die ich niemandem gezeigt habe. Ich zerreiße sie immer sofort, aber ich glaube, ich muss damit aufhören, sie zu zerreißen. Was steht drin? Naja, sie drohen zunehmend und sie sind unterschrieben mit U.U. Maschinengeschriebene Briefe. Und, was machst du falsch? Für alles. Alles, was ich tue. Und die kommen in immer kürzeren Abständen, alle 2 oder 3 Tage. Aufgegeben in New York. Und sie fangen immer damit an, schrecklich kritische Bemerkungen. Immer mit schrecklich kritischen Bemerkungen über irgendetwas. Manchmal sind sie extrem persönlich. Zum Beispiel, vorgestern habe ich dich auf der Straße gesehen. Ich fand deinen Mantel ziemlich drollig. Woher hast du übrigens diesen verdammten Mantel? Ich würde gerne diesen Mantel voller Blut sehen. Wer glaubst du eigentlich, wer du bist? Ja, unterschrieben, U.U. Oder ich habe dich im Fernsehen gesehen. Diese Person verfolgt offensichtlich jede meiner Bewegungen. Ja, im Fernsehen habe ich dich gesehen, vorgestern Abend in der Jack Parr Show. Weißt du nicht, dass ein Gentleman in einem Raum niemals einen Hut trägt? Wer glaubst du eigentlich bist du? Glaubst du, ist das eine Frau? Nein, nein, nein, nein. Das ist ein Mann. Bei den Serienbriefen kann ich das sagen. Wer glaubst du eigentlich bist du? Ich würde gerne deinen Kopf mit diesem Hut drauf im East River schwimmen sehen. Unterschrieben U.U. Es geht so seit 6 Monaten. Ja, es werden mehr und mehr. Ich bekomme ständig derartige Briefe, aber diese Person ist besonders penetrant. Und sie ist schlau. Sie ist schlau genug, die Umschläge dauernd zu wechseln. Wenn ich den Umschlag erkennen könnte, ich wüsste es im Voraus. Ich würde ihn ja nicht öffnen. Verschiedene Farben macht. Verschiedene Farben und verschiedene Größen. Der muss wirklich wahnsinnig sein. Es muss jemand sein, der höchstens 5 oder 6 Blocks von mir weg wohnt. Er erwähnt so oft Dinge, die... Das ist ganz schön unheimlich. Wenn jemand denkt, über einen nachzudenken. Noch etwas Kaffee? Weißt du, ich könnte es verstehen, wenn sich das in einer Kleinstadt abspielen würde, aber... Oh, schau mal. Hey, das ist Dali. Oh, schau dir Dali an. Hey, ja, man begegnet ihm überall. Schau dir all die Transsexuellen an. Dali hat heute Abend sogar ein richtiges Kostüm an. Ist wirklich eine Tragödie. Ist ein fantastischer Techniker. Nein, er ist wirklich großartig. Also nein, nein, er ist so unglaublich kitschig. Nein, unglaublich. Er ist ein großer Künstler. Ist wirklich einer der besten Künstler. Oh, er kommt zu uns rüber. Dali kommt herüber, grüßt Andy und Truman und geht zu seinen Leuten zurück. Er ist wirklich ein großer Künstler. Andy, ah, du gefällst mir. Ich glaube, Dali hat nicht ein gutes Bild gemalt seit 1930. Also ich habe nie im Leben ein abstoßenderes Bild gesehen als The Last Supper in der National Gallery. Ja, das war in seiner Säuferphase. Damit hat er aufgehört. Er malt wieder sehr gut. Was er vor 5 oder 6 Jahren gemalt hat, war wirklich schlecht. Aber jetzt... Okay. Wie viel würde ein wirklich gutes Bild von Dali auf einer Auktion einbringen? Ich weiß es nicht. Die wirklich guten Dalis kommen nicht auf den Markt. Das ist auch gut so. Verdient eine Menge. Er hat gerade für Dadson einen Werbespot gemacht. Ja, alles hat seine Schattenseiten. Ich hatte einmal in der Schweiz meinen Wohnsitz. Was? Wirklich in der Schweiz? Und warum hast du ihn aufgegeben? Ach, es hat mich zu sehr angestrengt, meinen Wohnsitz in der Schweiz zu haben. Ich habe gedacht, es wäre eine schöne Sache, aber dann dachte ich, zum Teufel, es kümmert mich einen Dreck. Man lebt nur einmal und wenn man nicht für das lebt, wofür man leben möchte, dann ist irgendetwas falsch, verstehst du? Ich meine, die Leute, die ihr ganzes Leben von Land zu Land ziehen, um keine Steuern zu zahlen, mein Gott, die sind so reich. Die sind so reich, die können ihr Geld nie ausgeben. Also was zum Teufel soll das Ganze? Wen interessiert das? Man kann bloß so und so viele Hähnchen essen. Die Rolling Stones machen das auch so. Ja, die Rolling Stones. Deren Tage sind gezählt. Ich meine nicht, weil sie kein Talent haben, sondern weil sie eine Modeerscheinung sind. Was meinst du mit Modeerscheinung? Ja, eine absolute Modeerscheinung. Ich halte nichts von Modeerscheinungen. Ich, weißt du, ich glaube nur an eins und das ist klassischer Stil. Ich frage mich selbst immer, ist es zeitlos? Ich meine einfach als Thema, ist es zeitlos? Sonst strenge ich mich gar nicht erst an. Ein paar von den Sachen, die du gemacht hast, sind absolut zeitgenössisch, poppig, modisch und was sonst noch, aber sie haben etwas Zeitloses. Entschuldigen Sie, Mr. Capote? Ja? Das nächste Mal, wenn Sie eine Party geben, lassen Sie Ihre Freunde das hier tragen. Oh, die sind süß. Was ist das? Keine Ahnung. Auf der Straße. Taxi! Taxi! Okay, Andy, warum machst du nicht mit mir zusammen etwas fürs Fernsehen? Geht in Ordnung. Ich habe die beste Produktionsfirma und sie hat das Geld. Ist das deine eigene Firma? Nein, es ist die Tomorrow Productions. Es ist so, wir haben unser eigenes Team und unsere eigene Firma innerhalb der Firma. Ich meine, es müsste etwas fürs Network werden, sonst funktioniert das einfach nicht. Wir müssen uns etwas zusammenträumen, das wirklich Spaß macht, aber das auch wirklich gut ist. Verstehst du? Es hat Spaß gemacht, den Artikel über dich zu lesen. Oh, danke. Das Buch, das du geschrieben hast, das klingt aufregend. Ja, du wirst es wirklich mögen. Das klingt großartig. Dieses Buch ist das Werk meines Lebens. Ja, und du kennst so interessante Leute, die du zusammen auftreten lassen kannst. Im East River schwimmen sie. Im East River schwimmen sie. Im East River schwimmen sie. Du meinst also, Sex ist ungeheuer wichtig? Oh ja. Yeah. Oder? Oh ja. Yeah. Wirklich? Ja, für meinst mich, du? Ja. Oh ja. Yeah. Meinst du das wirklich? Für mich ja. Sex hat nichts damit zu tun, ob ich jemanden mag als Freund oder so, aber viel damit, ob jemand mein Liebhaber ist oder nicht. Das alles hängt davon ab. Wie meinst du das? Ich könnte bestimmt nie eine Liebesbeziehung mit jemandem haben, der mich sexuell nicht erregt. Ja, aber ich meine, in der Zeit ist Sex doch überhaupt nichts mehr. Mit der Zeit ist nichts irgendwas. Ja, aber dann ist Sex nicht zeitlos, wie du sagst. Oh Gott! Oh Gott! Was ist denn los? Nein! Was ist denn passiert? Mein Schlüssel, ja. Hast du was verloren? Ja, wieder verloren. Mein Schlüssel, Gott, mein! Mein Ausfall. Coffee! Gott! Mein Ausfall. Coffee! Mein! Mein Ausfall. Ich verstehe das nicht. Ich verstehe überhaupt nichts. Ich meine, Sex-Appeal hat doch nichts damit zu tun, ob man jemanden liebt. Es ist einfacher ohne das. Ja, aber wie kannst du eine Liebesbeziehung haben ohne eine Art von Sex? Ich denke, Liebesbeziehungen sind es nicht wert. Da kannst du zu sehr hineingezogen werden. Ja, aber wie trennst du das? Genau so, wie du einen Film ansiehst, der fürs Fernsehen gemacht wurde. Du denkst einfach nicht darüber wieso? Nach. Film. Ich muss zugeben, ich verstehe dich nicht. Ich kann intensive, lang andauernde Liebesfreundschaften haben. Möglicherweise sogar ohne Sex. Mein Gott, so war das am Anfang. Ich weiß. Naja, das braucht seine Zeit. Weißt du, es sollte eine Schule dafür geben. Es gehen so viele Leute durch so viel Schmerz. Oh Gott. Komm, steh auf. Dass ich es dir gerade heraus sagen sollten, wie der Hase läuft. Stimmt doch. Ich meine, die Kids heutzutage haben gelernt, sich den Teufel drum zu scheren. Sie tun es mit Jungs und Mädchen. Weißt du, ich persönlich fand das schon immer richtig. In New Orleans, ländliches Alabama, vor 30 Jahren. Aber warum haben sie es dir nicht ein bisschen besser erklärt oder sowas? Mir hat nie irgendwer irgendwas erklärt. Ich weiß, mir auch nicht. Ich hab's auf die harte Tour gelernt. Ich denke immer, schöpferische Menschen gehen durch harte Liebesbeziehungen. Ja, eben damit sie ein Buch schreiben können oder einen Film machen oder ein Gedicht, um Material zu bekommen. Ich hatte nur eine Liebesgeschichte in meinem Leben, die ich als hart bezeichnen würde. Und zwar war das Ganze ein Missverständnis. Es war ein Missverständnis. Wir hatten nicht dieselbe Wellenlänge. Mein im Traderwicks. Letztes Jahr bin ich hier Onassis begegnet. Andy, ich weiß alles. Ich weiß alles. Wir möchten alle Vorspeisen, das ganze Programm vom Anfang bis zum Ende, möglichst viel. Franco Rossellini hat den besten Satz gesagt. Frigide Leute können voll aus sich herausgehen. Ja, weil sie nicht verletzbar sind. Ja. Könnten wir von der gelben, Sie wissen schon, diese süße Soße haben. Das muss uns wieder auf die Beine bringen. Danke, das ist alles. Diesen Satz möchte ich hinzufügen, was der alte Franco vielleicht nicht weiß. Niemand auf der Welt, niemand kann einen leidenschaftlicheren, fantastischeren Akt hinlegen als jemand, der frigide ist. Später, wenn man das herausfindet, es ist wie ein Schock. Ich habe mir gerade einen Hund angeschafft. Ja. Ich glaube, ich bin dabei, mich in ihn zu verlieben. Und ich weiß, ihm geht's genauso. Du, ich habe über die beiden chinesischen Panda-Bären in Washington gelesen. Und vermeidet es, dass sich nur ein Wächter um sie kümmert, dann könnten sie sich in ihn verlieben und dann würden sie jahrelang keinen Nachwuchs mehr zeugen. Hast du je das fantastische Buch My Dog Tulip von Gia Eckeley gelesen? Nein. Das ist eines der besten Bücher, die jemals geschrieben wurden. Ich werde es dir schenken. Es ist von einem meiner liebsten Schriftsteller. Er heißt Gia Eckeley. Gia Eckeley. Und wenn du gerne etwas liest, was ich nicht weiß, er ist gestorben. Er schrieb nur 4 Bücher. Die sind alle großartig. Das hier ist über eine Affäre mit einem Hund. Eine durch und durch sexuelle Angelegenheit. Aber sie hatten keinen Sex miteinander. Aber es ist das erstaunlichste Buch, das du je gelesen hast. Es ist wunderschön geschrieben, wunderschön. Ich finde alles verständlich. Überhaupt, es gibt nichts, was ich nicht verstehen könnte. Also diese Jungs im Gefängnis. Mein Was ist mit dem da? Bobby Beausoleil. Genau. Oh, das ist ein schlechter Mensch. Nun, ein schlechter Mensch zu sein, ist in Ordnung, solange man nichts anstellt. So, ich kenne Bobby sehr gut. Bobby ist jemand, der... Es gibt wenige Menschen auf der Welt, von denen ich das sagen würde, aber Bobby ist jemand, den man nicht ändern kann. Aber über dieses Thema könnte ich stundenlang reden. Wie viele Menschen hat er umgebracht? Er und Charlie Manson taten es gemeinsam und... Weißt du, die Wahrheit ist, dass Charlie Manson in Bobby verliebt war. Das Ganze war eine bisexuelle Geschichte. Bobby stand nie unter allzu großem Einfluss. Das war umgekehrt. Oh, da kommt Dick Evans. Hey, Dick. Andy. Andy. In der Garderobe. Hier sieht jeder aus, als wäre er jemand. Alle sehen so wichtig aus. So, ich muss nach Hause meinen Hund füttern. Okay, ich gehe auch nach Hause. Ich muss abtauen. Also, dank dir, Andy. Nee, danke. Dank dir, Truman. Bis bald. Bye. Okay, bye. Sie hörten Truman Capote, Andy Warhol. Ein Sonntag in New York. Hörspiel nach einer Audiodokumentation von Andy Warhol. Truman Capote, Martin Reinke. Andy Warhol, Klaus Schreiber. Dame, Gerda Katharina Kramer. Liftboy, Portier, Fahrer, Kevin Brown. Technische Realisation, Christian Kühnke und Sabine Kaufmann. Regieassistenz, Sabine Stein. Hörspielbearbeitung und Regie, Beate Andres. Sie hörten eine Produktion des Norddeutschen Rundfunks aus dem Jahre 1998.